Wir haben noch eine Minute. Ja. Nein. Über 50. Oskar, noch ein bisschen winken. Komm jetzt, okay, wir sind jetzt wieder auf der Fahrt nach Berlin.